Kaçtı ha? Ben biraz geç kızarım ama kızdın mı adamın tepesinden duman çıkarırım evvelallah. Demand, demand, der Rapper, be urged. Just best off, you get jetzt besser. I am legend. Tier. Das ist mein Best of 2. Urge Dog, der Pot brennt. Best of Chef Dog burnt. Diese Schmocks rennt, ihr stört mich, mein Kopf brennt. Feuerzeilen, gute Bars. OR for life, ich bin immer noch mit kurzer Barsch. Assassin, Ruhrgebiet, vieles passiert. Ich musste Rapper droppen und stoppen, sie wurden G's auf Papier. Flieht jetzt von mir, wenn ich komm, rennt die Szene weg. Zwar studiert, doch ich komm und bomb dir die Zähne weg. Kein Problem, ich kann machen, dass sich deine Kumpels wundern. Du bist ein schwuler Stricher wie Pun 500, guck, ich rippe das Mic, komm und ficke mein Feind. Und wenn das Rap-Ding hier nicht funktioniert, dann ticke ich, weiß egal. Alles, was ich mach, hat Hand und Fuß. Und alles, was du machst, ist Pampelmuse. Du bist ein Fotzenknecht, geh lernen rappen, Junge, style dich auf. Und jeder weiß insgeheim, dieser Urge hat diese Scheiße drauf. 07 war mein, verbrannte Erde, mein Stein. Und eure Hip-Hop-Glaskugel warf ich damit ein. Ich hab Rapper gekränkt, ihre Bräute beschmuckt, Leute bedroht, man davon hab ich heute genug. Ich will den Kids was zeigen, ihr könnt's schaffen, wenn ihr wollt. Keine toten Rentner, nein, jetzt seid ihr das Volk, viel Erfolg. Ihr müsst aufstehen und machen, es gibt tausende Sachen. Denkt an eure Eltern, bleibt zu Hause statt Pappen. Durch die Gegend laufen, Schädel saufen, Mädels kaufen, teuflisches Zeug. Tut auf religiös, doch hat den Teufel in euch. Der Pottjunge mit seinem eisernen Herz und bei seinem Herrn. Er kommt und wird die Scheiße erklären. Ich hab die Augen überall, die Leute lieben mich hier. Und lauf ich draußen rum, kommen sie wie die Fliegen zu mir. Und wollen Autogramme, Fotos, ich weiß auch nicht. Im Rampenlicht zu stehen ist unangenehm für mich wie Blaulicht. Komm Junge, trau. Ich räum und lass dich wie ein Hund liegen. Nämlich mich zu fronten ist wie ernsthaft sich selbst in den Mund schießen. Chick, bam, bam, ich kenn deinen gesamten Anhang. Doch keine Gangster auf Hartz IV, stimmt, ihr seid arm dran. Ich pinkel die Parts, man, das Schreiben mir ist Nebensache. Deine ganze Gang ist so hohl wie eine leere Flasche Molotov. Ich bin ein Terrorist, nehmt mich fest. Du fühlst dich so, als ob man dir ne Blem an die Schläfe presst. Seid froh, dass ich rappe, sonst würde ich Loco die Fressen von diesen Typen. Mein Treten geht üben und beten, ich kann euch Küken wegfegen mit lyrischem Regen. Ich bin gewittert, dieser Typ kann nicht nur Türen eintreten. Ich stürme die Regeln, ich bin der Wüstenwind in euren Kackvisagen. Angst ist größer als Liebe und deshalb müsst ihr Waffen tragen. Ihr steht in meiner Schuld, ich bin scheinbar Kult. Tret mit Assassinen in euer Scheißleben ein wie ein Katapult. Ihr dummen Hunde, man, seid froh, dass ich so nett bin. Doch dreh ich auf, man, explodier ich raus wie ne Gatlin. Und jetzt hab ich keinen Bock mehr. Gebt euch das Tape, ihr Fresser. Peace.